1 live. Moving live vom Perukaville. Ihr hört den offiziellen Perukaville Festival Radiosender. Hier ist 1 live für den Sektor. Hier stehen ein paar tausend Leute, die sich mal kurz bemerkbar machen könnten. Nur für alle, die jetzt am Radio zuhören. Hier ist Perukaville 22, so hört sich das an. Not bad, welcome to the show. Ich bin Jan-Christian Zeller. Wir senden heute Abend wieder das Best of Mainstage, Best of Bills Factory. Und jetzt 1 Live proudly presents Topic. Take me in your arms.

von Paruka Will. Topic 1-1 live. Das ist mein erster Song, den ich jemals released habe, in 2014. Light It Up, wer kennt den von euch? Einige. Wer kann mitsehen? Kann ich euch hören? Einige kennen den, geil!

goes between you and I. We'll be right back. Drive All Night, Parukaville All Night, präsentiert von 1 Live. Hier ist unsere Special Show aus dem Parukaville Studio auf dem alten Airport in Weeze. Direkt daneben ist der neue, wo ihr in den Urlaub fliegt, nach Malle oder so. Und für Topic war es sehr praktisch. Hört euch mal an, mit was für Special Bookings er die Reise zu Parukaville geplant hat. Gestern habe ich halt bis 4 Uhr morgens in Italien gespielt und ich habe einfach gesagt, ey, ich bin den allerersten Flieger nehmen. Falls der ausfällt, will ich ein Backup haben und dann noch ein Backup. Und nächste Woche spiele ich in Kroatien zum Beispiel. Und danach ist Tomorrowland Mainstage und dann werde ich das gleiche machen, ohne schlafen, einfach 6 Uhr morgens weg im Flieger. Wenn der halt ausfällt, dann habe ich halt 3 Backup-Flüge immer noch. Long enough and we were open roads, but I'm tied to love saying, if we had a moment we could ignite, instead it seems we're trying hard to start a fight. Along these streets you read my words in the night, you hear me call, let me come home to you, let me come home to you again, don't let me lose you too. Let me come. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in? One, two, three. De ti, tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Jump, jump, jump, jump.

Wir sind wieder in unserem durchsichtigen Einzelfestivalstudio mitten in Perukaville. Hier ist die offizielle Perukaville Radio Station. Und ihr hört gerade das Set von Topic, gestern Abend auf Bills Factory, gehostet von 1Live. Hi, ich bin Willem, ich komme aus Oberhausen, ich bin gerade bei Topic und es ist ultra geil. Hey, ich grüße den Julian aus Oberhausen, das ist mein Freund und ich liebe dich. 1Live, moving live vom Perukaville. Kann ich für den nächsten Song alle Handylichter oben sehen? Alle Handylichter gehen hoch. Alle Handylichter. Put your hands up, all the lights out. We'll be right back. Hey Leute, ich bin's Topic und ihr hört jetzt mein Perukaville Set hier auf 1 Live. 1 Live. Moving. Live from Perukaville. Factory by Night, das war gestern Nacht von 1 bis 2 Uhr, gehostet von 1 Live. Die ehemalige Perukaville Mainstage, wer erinnert sich noch? Wer war von Anfang an mit dabei? Das Set von Topic bleibt dran für Tiesto von der Mainstage. Von gestern, exklusiv ab 7. why don't you sit down on top of me? I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it. Gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. Gotta give it to her. Ich habe noch einen letzten Song für euch. Der kam letzte Woche Freitag raus und das ist eine, ja, ein Rework von Breaking Me. Der Song heißt jetzt hier Saving Me. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, hey, I know there's no other, looking at each other, I could do it all my life. So tell me if you wanna. Ihr seid zu krass, ehrlich. von Paruka Will. Diese Sendung ist heute Abend XXL und geht bis 1 Uhr nachts mit etlichen DJ-Sets live. Line-up der Show von heute Abend ist sehr special. Wir haben nochmals Best-of von gestern Abend für euch. Bleibt dran für A Craze zum Beispiel, für Robin Schulz live von der Mainstage nachher von heute Abend. Und dies hier ist die Mainstage von gestern, Freitagabend, exklusiv in 1 Live. Hier ist für euch Tiesto. Just like this. So let's get down, let's get down to business. We'll be right back.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Hier ist unsere Perukaville 2022 Special Show. Exklusiv das Set von Tiësto von der Mainstage von gestern Abend. Ich gehe ganz kurz raus und wir gehen gleich wieder rein in das Set. Denn wir haben kurz Besuch bekommen im Studio, den wir nicht vorher angekündigt haben. Es ist eine kleine Überraschung. Nein, wir sagen, es ist eine große Überraschung. Und Daniel Danger hat sie mitgebracht. Und wenn ihr wüsstet, was hier schon los ist. Ich weiß, wir haben auch draußen Mikros vor dem Studio. Vielleicht können wir die gerade mal dazu aufmachen. Liebe Leute, vor dem 1 Live Studio, bitte. Weltklasse! Das meinte ich jetzt gerade. Bitte begrüßt einmal offiziell. Hier ist Olaf, der Flipper, zu Gast in 1 Live. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Olaf, große Ehre, dass du uns besuchst. Ja? Zusammen mit Daniel Danger, denn Daniel, man muss sagen, du bist nicht ganz unschuldig daran, dass wir Olaf heute Abend hier eingeladen haben. Sehr schön, schön, dass wir uns kennenlernen, Olaf, und schön, dass du hier Platz genommen hast in unserem kleinen Wohnzimmerbude, die wir aufgebaut haben. Ja, ich freue mich, ist ja der Hammer, Weltklasse. Ja, und Olaf, es ist tatsächlich so, JC und ich, wir waren ja vor 2 Wochen in Gronau, haben da eine Mittagspause verlost an die 1Live-Hörerinnen und 1Live-Hörer, konnte man exklusiv gewinnen, haben wirklich hunderte Menschen mitgemacht und eine Bäckerei hat das quasi gewonnen und da war es so, da war JC quasi dabei, hat aufgelegt, es gab Cocktails umsonst, Eis umsonst und natürlich auch verschiedene Lieder, die JC aufgelegt hat der umsonst. Musikwunsch. Und der Musikwunsch Nummer 1 von unseren Gewinnerinnen und Gewinnern war tatsächlich 40 Jahre Flippers. Wie ging das Lied nochmal genau? Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Yeah, genau. Ich glaube, auch hier haben ihn schon ein, zwei gehört. Es ist Wahnsinn. Ja. Olaf, bist du mal über den Campingplatz gelaufen? Hast du gehört, dass das überall gesungen wird? Also ich bin voll und weg. Also das ist der Hammer. So etwas Großes und fantastisch habe ich noch fast nie gesehen. Und diese begeisterten Menschen, die alle glücklich, fröhlich sind, ich finde das absolut der Hammer. Vor allen Dingen, Olaf, wir haben uns ja eben schon tatsächlich hier hinterm 1Live-Studio kennengelernt und du hast gesagt, was dich vor allen Dingen beeindruckt, ist diese ja wirklich extrem junge Zielgruppe, die ihr jetzt nochmal erwischt habt. Ja, also ich glaube, dass die jungen Leute haben das von den Eltern, von Oma und Opa, die Lieder der Flippers, die liegen ja bei ihnen zu Hause, früher mit Schallplatten, dann mit CDs und so weiter. Und die Kinder sind ja mit der Muttermilch aufgewachsen mit der Musik. Und ich bin begeistert. Und wenn ich nicht nur wir sagen Dankeschön, sondern die Lotusblume, Mona Lisa, die rote Sonne von Barbara, das sind ja alles Lieder. JC kennt die alle. Genau. Ich habe sie alle hier auf meiner DJ-Software drauf. Genau. Aber es war tatsächlich so, eben Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller war mit am Tisch. Ja, und wir haben uns alle so ein bisschen ausgetauscht. Ja. Und er hat eben auch gesagt, auch in der Fußballwelt, und man hört schon im Hintergrund weiter, die Fußballjungs und wahrscheinlich jetzt auch Mädels, die ja gerade auch wirklich super performen, die hören die Lieder eben auch. Also es ist wirklich so, es scheint übergreifend zu sein. Was ist das für dich jetzt für ein Gefühl, dass du hier bei Perukaville sitzt? Ist das so ein bisschen surreal für dich? Weil du hast eben gesagt, auf dem Festival bist du länger nicht mehr gewesen. Ich war länger nicht auf dem Festival. Also wir mit den Flippers haben ja auch in den großen Arenen gespielt. Aber das ist schon der Hammer. Die bringen mich ja richtig durcheinander. Diese Weltklasse. Ihr seid Weltklasse da draußen. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flipper. Olaf, dann wollen wir es einmal offiziell machen. Dann lass mich doch einmal den offiziellen Jerome Remix, ja? Dann lass uns einmal richtig aufdrehen hier, damit alle wissen, dass du da bist. Ja, und würdest genau. du noch einmal offiziell ansagen, damit wir es ganz offiziell haben und auch den Namen des Senders noch einmal dazu sagen, denn sonst glaube ich es nicht ganz, dass ich das jetzt spiele. WDR1 live. Yeah. Wow. Hey. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans? Weltklasse! Dankeschön. Ich nehme euch jeden Tag mit hier, das ist ja hervorragend. Also eine große Überraschung für alle, die heute bei Perukaville sind. Und du bist gleich noch wirklich on stage. Das müssen wir auch noch dazu sagen. Das will ja gar nichts mehr. Oder für ja, bravo! Vielen Dank, dass du heute Abend hier warst und den Laden richtig angestachelt nachher hast. Bin ich auf welcher Bühne bin ich nachher? Da kommt ihr alle und dann gehen wir Gas, gell? Oder ja, Brainwash. 21.15 Brainwash, wisst ihr alle Bescheid und dann. So, und jetzt kommt. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich mache jetzt die Überleitung. Daniel, schön, dass du da warst. Olaf, schön, dass du da warst. Jetzt kommen wir Olaf zu Tiesto auf die Mainstage und gehen da wieder in das Set. Das gab's wir schon. Bleiben im Thema. Viel Spaß hiermit. 1 Live Perukaville 2022. Und er spielt Belly Dancer.

Vom Paru-Kabel. Tiesto. 1-1 live. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that mo' way, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Come on. back after so many years. We are back! Von Perukaville. Ihr hört das Best of Perukaville für den ganzen 1 Live-Sektor. direkt vom Festival aus unserem Festivalstudio und das ist die Mainstage. Das neue Bills Sound System, eine überdimensional große Boombox, würde ich mal sagen. Da war gestern Abend Tiesto und dieses Set spielen wir jetzt hier. Exklusiv in 1 Live. Ja, oldschool gerne, immer. Special Playlist für ein Special Wochenende, das wir den ganzen 1 Live Sektor übertragen. Ihr hört gerade Tiesto von der Perukaville Mainstage von gestern Abend. Euch hört man auch, genau. Tiesto hat uns kurz vor dem Set gesagt, er hat ein Highlight mitgebracht. Und das finde ich crazy. I did drop a special surprise for tonight. I think everybody loved it when I played the Domiziana track. You know, Ohne Benzin. The Tiesto remix. I loved that track and I had to make my own version and it went off tonight. It was amazing. Also Tiesto hat einen Remix von dem deutschen Song Ohne Benzin von Domiziana gemacht und er kommt jetzt gleich nach Satisfaction. Not bad. Hat er nicht zu viel versprochen. Tiesto Remix ohne Benzin. Nice. Wir bleiben noch bis 8 Uhr drauf auf diesem Set, bis zu den Infos, dann kurzer Break und kommen wir direkt wieder rein, zurück zu Perukaville Main Stage. Du warst on air!

live. Moving live vom Perukaville. Ich bin Jan-Christian Zeller, wünsche euch einen schönen Samstagabend und wir melden uns direkt hier vom Festivalgelände, machen eine extra lange, extra Moving-Show mit den besten Sets vom Festival. Gestern Abend Tiesto, Mainstage, und er war sehr happy, hier wieder in Deutschland und im Sektor zu sein. I've got so much love from Germany during the pandemic with my single The Business, and I had so much success here lately in the charts, so it's really, it's a big honor for me and a really great achievement, because I never had this much success in Germany till now, and it feels amazing to be back. 20 Minuten left, Tiesto set in 1 Live, exklusiv. Hi 1 Live, it's Tiesto, and right now you're listening to my live set from Perukaville. Enjoy! We had big dreams in blue, playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my bitch. All I am man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and jetzt live vom Farrukavel. Tiesto 1-1 live.

Final Countdown, Mainstage Madness in 1 Live heute Abend. Ihr hört Tiesto von der Peruka Bill Mainstage. Vielen Dank hier, dass ihr euren eigenen Dancefloor aufgemacht habt, muss ich euch sagen hier, ne, vor dem 1Live-Studio. Ich gebe die Props weiter an Tiesto. Das war die Mainstage von gestern Abend. Dankeschön an Tiesto, dass wir das hier exklusiv heute Abend senden durften. Ich muss aber jetzt ganz kurz, wir haben kurz vor 8:30, ganz kurz ins Stauschau-Studio geben für die aktuelle Verkehrslage hier vom Paruka-Will-Gelände. Stauschau mit Özcan Kosa. So, Ladies and Gentlemen, Staus und Behinderungen hier auf dem Perucaville Festival. Am Bungee-Turm haben wir derzeit 30 Meter Fallhöhe und einen Stau von 40 Metern. An der Paruka Church stockender Verkehr, weil wir, ja, einige Leute nicht gleich Ja sagen wollen. Und an der Bierschlange könnt ihr euch auch dementsprechend auch gleich wieder scheiden lassen, wenn ihr Lust habt. Desert Valley, derzeit Sichtbehinderung durch einen Sandsturm. Aber wenn ihr das alles durch habt, einfach an die Mainstage heute Abend mit Larry Luke, Robin Schulz und Armin van Buuren. Das war gerade holländisch. Kokosnuss geraspelt. 1Live. 1Live. Moving. Live. Vom Perucaville. Ich fand's gar nicht schlecht. Müsste Herr Özcan eigentlich mal öfter machen. Morgen übrigens 15.30 Uhr auf Bill's Factory. Und ich verspreche euch auch, er wird nicht auflegen. Ne? Also trotzdem hier auf dem Festival. Ihr merkt, wir sind Samstagabend, wir sind live. Hier ist Jan-Christian Zeller aus dem Perucaville Studio mitten in Downtown Perucaville. Vielen Dank für eure Nachrichten. Ich habe WhatsApp aufgemacht und lese die Nachricht von Max. Haben gerade gegrillt und beschallen gerade die Nachbarschaft mit Perucaville. Wir raven noch den Abend durch. Könnt ihr gerne machen. Und Özcan hat gerade schon richtig angekündigt. Yes, lass kurz nochmal zur Mainstage rübergehen. Tiesto von gestern lief gerade. Dann warten wir jetzt, bis gleich Robin Schulz live dort auflegen wird. Und wir gehen dann da auch noch hin. Jetzt aber erstmal das Opening-Set von heute Abend oder von heute Nachmittag. 15 Uhr war das. 1Live's very own Larry Luke auf der Perucaville Mainstage. We'll be right back.

On, ihr hört 1 Live, Parukaville Sendung 2022, den ganzen Abend, all night long. Wer hat gestern Abend schon reingehört? Natürlich ein Mann aus dem Sektor. Vielleicht, es fällt jetzt auf, dass jemand hier sitzt und ein bisschen lauter sprechen, sorry. Hier ist Tujamo im Studio. Wenn ihr so freundlich wärt, einmal freundlich Hallo sagen würdet. Welcome to the show, welcome. Ich lasse Larry Luke im Hintergrund weiterlaufen, während sehr wir sprechen, gerne, okay? Ist geil, tatsächlich. Hat vorhin, ihr neuer Sound, hat sie gesagt. Macht sie jetzt guter so. Neuer Sound. Ne? Mainstage vorhin, 15 Uhr, aber Opening Set. Ist das, ich meine, du hast alle Sets gespielt, die es gibt. Du hast Opening gespielt, du hast Closing Set gespielt, du hast Peak Time gespielt. Was ist das Besondere an Opening-Sets? Opening ist geil, weil du bei Null anfängst und du kannst echt die Leute einmal kurz mit auf eine Reise nehmen. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, von Null an die Stimmung zu lenken und ich glaube, das macht es echt special. Ich fand das immer ziemlich geil. Ich kenne das ja auch noch aus den Resident-Abenden, wo du wirklich um 22 Uhr die Türen aufmachst, dann geht's los. Das macht schon echt, welcher echt Club noch Spaß. Welcher Club Index Schüttorf und Gopark Airport, aber psch. Hier sind sie! Da sind doch schon ein paar People. Schüttorfer? Jawohl. Ihr seid die Schüttorfer? Ja, ich glaube, du musst bald mal wieder vorbeikommen. Matze, ich komm zurück. Ist alles nix. Wie bereitest du dich für Parukaville vor? Hast du grundsätzlich Festival-Playlists am Start, wenn du viel unterwegs bist jetzt gerade? Oder variierst du doch immer ein bisschen? Ja, es ist gruselig. Ich denke jedes Mal, okay, das ist jetzt meine Festival, das ist mein Festival-Set. Aber jedes Mal abends denke ich so, oh nee, ich muss mich nochmal hinsetzen, Hausaufgaben machen, ich muss nochmal was Neues machen, ich muss nochmal 1000 Tracks hören und was Neues reinbauen. Das heißt, du bist nie perfekt vorbereitet. Du musst immer wieder neuen Stuff reinpacken. Du willst ja auch nicht wieder die Sachen von gestern spielen. Das heißt, ich habe gestern schon gespielt, spiele heute nochmal, wird ein komplett anderes Set und das ist schon immer Arbeit. Aber es macht Bock. Mich hatte gerade beeindruckt bei Tiesto, der gestern Abend aufgelegt hat und er hat uns das selber im Interview kurz vorher gesagt, dass er den Ohne Benzin-Song geremixed hat, also wow. In Deutschland. Ich weiß nicht, ob er sich extra für Deutschland dafür vorbereitet hat oder ob er den so cool findet vom Sound. Ja, ich glaube, nice tatsächlich, die Leute gucken immer, ich meine, ich will es jetzt gar nicht aussprechen, aber dieser Laila-Song, das haben auch alle gespielt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Absurd, gruselig alles. Ich glaube, die Leute sehen immer nur, das ist jetzt hier alles Platz 1 in den Charts in Deutschland, das muss ich jetzt machen. Bei manchen Songs hört es auch, glaube ich. Ich glaube, ich würde immer erst gucken, was ist das für ein Song, wenn ich irgendwo hinfahre und den dann spiele. Aber im Index Schüttorf willst du Laila schon spielen? Um 17:55 und um 18:00 macht der Club zu. Ich wünsche dir heute Abend viel Spaß. Hey, vielen Dank. Ich bin gar nicht richtig bei dir. Wann bist du wo? Alles gut. 23 Uhr Spinning Stage. Alles klar. Ja? Habt ihr das hier vor Ort gehört? Perfekt. Wir switchen uns hier ein bisschen durch das komplette Festivalprogramm. Warten jetzt auf Robin Schulz gleich auf der Mainstage und spielen aber erstmal ein bisschen Larry Luke, wenn es recht ist. Mach mal so, ich höre zu. Das an. Grüße an Larry. Dankeschön. Tujamo. Vielen Dank. Jetzt live vom Parukaville, Larry Luke, 1-1 live. Get in with the renegade. Ich will, dass jetzt alle die Augen zumachen und den Song fühlen, okay? Dance with me, come on, buddy, dance with me, come on, buddy, dance with me, come on, buddy, dance with me, move your body, your legs with me. From Parukaville. Ihr hört das Set von Larry Lou. Main Stage. Der Song bei Peruka will 2022, kommt das hin? Könnte man nochmal checken. Own Boss und Seberg Move Your Body im Set von Larry Luke, das wir euch gerade spielen, von heute Nachmittag von der Mainstage. Und ihr davor. Aber Alter, ja! Ich bin zerknallert, die reißt die Hütte ab! Weil sie einfach die geilste ist. Wir lieben Larry. Mega, mega. Es ist einfach eine geile Sau. Find's Hammer. Ich wusste jetzt noch nicht, ob ich so um 15 Uhr schon so fühle, aber ich fühl's. Fühlt ihr es jetzt? 1 Live. Moving Live von Parukabel. Moshpit. Wir brauchen noch einen Moment. Suavemente, bésame. Erstmal will ich alle eure Hüften sehen, bevor wir aufeinander zurennen, okay? Moment. Das wird der größte Moshpit in der Geschichte des Parukabel-Fans. Ich will den Moshpit größer haben. Go! count all the boys I got. 4, 5, 6, all the boys I got. One boy in my pocket, one boy in the tub. One boy in Helsinki, I got one boy in the club. One boy is my neighbor, one boy isn't hot. One boy is in Vegas, I count all the boys I got. One boy's white as paper. Slam dunk in a them just like Mike. Just like a bottle of Sprite, eyes closed so me can't tell day from night. Tell them say them want smoke from pipe so this will ignite. Everybody now, look to the right, look to the left, look to the right, look to the left, look to the front, look to the front, look to the back, look to the back. Take me to San Perucale! Uno, dos, tres, cuatro! Slam dunk in a them just like Mike. Just like a buckle of Sprite, eyes closed so me can't tell day from night. Tell them say they want smoke from pipe for this thing ignite. Everybody now, jump to the right, jump to the left, jump to the right, jump to the left, jump to the front, jump to the front, jump to the back, jump to the back, jump to the right, jump to the left, jump to the Ganz dringend eincremen. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mich schon nicht eingecremt. Also cremt euch ein. Ganz wichtig. Jetzt geht's erst los, Peruka will. Das war gerade das Warm-up. Beide bereit. Beide bereit zu springen, Peruka will. Beide bereit zu springen, Peruka will. Moment, ich komme mal zu euch vor. Bring mich zusammen! Oh my God! Let's go! Indeed. Linda Paruka Garden, soll ich nur ausrichten. Viele Grüße in den Paruka Garden. Von Jonas 30. Geburtstag aus dem Sauerland. Hashtag bitte grüßen. Habe ich hiermit gemacht. Vielen Dank für die Message über WhatsApp. Larry Luke. Auf diesen Tag gewartet. Das ist heute der besonderste Tag in meiner kompletten Musiklaufbahn. Danke, dass ihr dabei seid heute. Alle machen nochmal die Hände nach oben. Ihr habt eins live anhört, Larry Luke von der Mainstage, Paruka will. Wir haben noch 20 Minuten left von ihrem Set. Ich will aber ganz kurz eben, bevor ich dann wieder auf die Mainstage gebe, zu eins live Reporterin Vicky Just. Ich habe gestern auf dem Tomorrowland aufgelegt. Das war Larry Luke. Ihr seid geiler. Ey, kein Battle hier. Also ganz kurz, seid Vicky. Ihr bereit zu springen? Während die anderen springen, kann Vicky uns kurz erklären. Ja, seid ihr bereit zu springen? Alle Farben haben wir erwischt. Wie er heute Nachmittag hier sein eigenes Eis for free verteilt hat. Vicky, kannst du kurz erklären vielleicht? Sonst an den Tellern jetzt, an den Eisbecher mit Löffeln. Was ist das für ein Gefühl? Das war schön, ich kann durch meinen Job ja so viel machen. Also das ist jetzt auch ein Part meines Jobs. Leute glücklich machen mit Eis. Ja, ihr seid die Letzte in der Schlange, oder? Ich hab hier zwei Eis. Was? Nein, ernsthaft? Ja. Geil! Ja. Vielen lieben Dank! Bitteschön. Dankeschön! Ich habe es extra frisch gezapft gerade, selber gemacht. Das sind so Knallbrause, aber die schmecken nach Karamell mit Karamellsoße und Eis. Überragend. Es ist einfach unglaublich. Jede Farbe schmeckt anders. Hammer. Sehr glückliche Menschen. Ja, ich glaube, Eis macht glücklich, vor allem bei den Temperaturen jetzt. Und die Letzten in der Reihe zu nehmen war auch cool, weil die hätten ja jetzt eine Stunde anstehen müssen. Gönnst du dir auch noch einen? Ja, auf jeden Fall. Dann perfekter Ausgang für den Sommertag. Vielen lieben Dank, alle Farben. Ich danke euch.

Es ist Zeit für noch einen ganz großen Moshpit. Wo sehe ich den nächsten Moshpit? Ja, da. I wake up every day is a daydream. Everything ich will einen richtig großen Half-Moshpit. I act real shallow, but I'm in too deep. Bereit. And all I care about is sex and violence. A heavy bassline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip. But mach I let somebody give me der wird groß, der wird groß. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Yeah. Ich zähl euch ein. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life. There's nothing crazy about me. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. And every baseline is my kind of silence. Everybody says that I've got to get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Vom Farukavel, Larry Luke, 1 live. Bye. DJs in your area. Get the bass in your area. Get the bass in your area. Acid. So krass! Oh, Wahnsinn! Wake up, wake up! Ihr seid die besten Menschen, die ich jemals gesehen habe! Go! Stays in Perukaville. Ihr hört Larry Luke von der Mainstage, das Opening Set von heute Nachmittag. Danke, Perukaville Festival. Das war nice gewesen, ne? Und jetzt ganz kurz mal, bevor wir gleich weitermachen mit Robin Schulz auf der Mainstage, kleiner Blick in mein WhatsApp. 1 Live. Perukaville 2022. 3 Tage Action, hier ist das Festivalstudio JC Zeller mitten in Downtown Perukaville. 75.000 Leute pro Tag sind hier. Was Größeres gibt es Dance-Festival-mäßig in Deutschland nicht. Und deswegen natürlich auch für die DJs eine Herausforderung. Für euch auch eine Herausforderung, ne? Aber ihr meistert das sehr gut hier vor uns im Studio. Felix Jähn hat sich gemeldet. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie es ihm geht, was er macht und so weiter. Aber er kommt ja morgen hier vorbei und er hat gesagt, er hat sich was ausgedacht. Yo, JC, was geht, mein Lieber? Ich wollte dir und der ganzen Welt da draußen im Sektor einfach nur sagen, dass ich richtig heiß bin. Ich hocke gerade an exklusiven VIP-Edits für Do It Better und Rain in Ibiza. Klingt ungefähr so. Und ich habe einfach richtig Bock, ich werde voll abreißen. Und dann habe ich gerade an dich gedacht, weil Sektor und Perukaville und JC und einfach alles geil. Und da wollte meine Euphorie teilen. Viel Liebe. Peace. Vielen Dank für die exklusive Preview, vor allen Dingen für die exklusive 2-Sekunden-Preview. Also morgen Felix Jähn hier in Perukaville auf der Mainstage. Wir werden das für euch natürlich recorden und nächstes Wochenende gibt es wieder 1 Live Moving mit ganz viel Perukaville-Stuff. Aber jetzt! Perukaville 2022. Nur in 1 Live. Wir gehen auf die Mainstage von gerade eben erst. Wir sind ein bisschen zeitversetzt, aber es steht jetzt noch live auf der Bühne Robin Schulz. Hier ist der Anfang von seinem Set. Slowly drifting away until we find ourselves in the middle and see the fire in our eyes. It doesn't matter where we are, as we are young right now, dreaming about a revolution.

Last kiss, goodbye, ain't done yet. Last song, last Vom Perukaville. Robin Schulz. 1-1 live. Du in the mystery water. Love a bit of space we'll never see. Now I see. On the bed and I close my eyes. Think about those perfect nights in Phoenix. Still feel us. But there's no relief. This way.